Ähnlich wie mit dem BIP geht es uns mit Aktienkursen oder Indizes, die diese zusammenfassen, etwa der DAX oder der Dow Jones. Wie in Kapitel 4 ausgeführt, werden ihre mathematischen Entwicklungen erstens mit Begriffen beschrieben, die in sich schon eine Geschichte und eine gewisse Wertung tragen. Zweitens werden sie zu größeren Narrativen zusammengesetzt. Steigt der DAX, dann geht es der Wirtschaft gut. Jedes einzelne dieser Wörter müsste in Anführungszeichen gesetzt und mit Warnhinweisen oder besser Warnfragen versehen werden. Gehen, was bedeutet das? Wem ergeht es hier wie genau? Es, was genau wirkt hier und was ist das Ergebnis? Der, was genau ist denn die so grob zusammengefasste Entität namens Wirtschaft? Wirtschaft. Ist der Begriff als Summe all dessen, was Kapital bewegt, nicht erstens völlig verkürzt und zweitens ausschließend gegenüber ebenfalls sehr relevanten, vielleicht für das Funktionieren einer Volkswirtschaft sogar relevanteren Bereichen? Denken wir beispielsweise an unbezahlte Care-Arbeit, die davon nicht erfasst wird und dementsprechend trotz aller Beteuerungen in Sachen Gleichberechtigung weiterhin hauptsächlich Frauensache ist, was wiederum einer höheren Zufriedenheit und Gerechtigkeit der Gesellschaft eher im Weg steht, von Kindern und ihrer Nichtberücksichtigung ganz zu schweigen. Gut. Was definieren wir, warum als wünschenswertes Ergebnis oder einen guten Zustand von Wirtschaft? Und immer so weiter. Andere Kennzahlen und damit Erzählungen gesellschaftlichen Erfolgs wie der Gini-Koeffizient oder das Bruttonationalglück, BNG, warten seit Jahrzehnten auf ihren Durchbruch. Fußnote: Der Gini-Koeffizient misst die Verteilung von Einkommen bzw. Vermögen. Je höher, desto ungleicher. Raten Sie mal, wo Deutschland im Vergleich so liegt.